Ja, dann werden wir jetzt versuchen, uns dem Thema Geld und Commons zu nähern. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, mit Geld? Fragezeichen. Untertitel, warum Geld kein Commons sein kann und wir trotzdem damit umgehen müssen. Wir werden das so aus dem Ärmel koordinieren, deswegen gucken wir uns immer ab und zu in die Augen, wer gerade sprechen möchte. Mal sehen, ob das klappt. Das war jetzt gedacht für Menschen, die vielleicht noch nicht wissen, was Commons ist. Eine ganz kurze, eindimensionale, nein, dreidimensionale, ein Elevator Statement. Also was ist Commons? Das ist jetzt eine Sicht, die von mir stammt und ich immer gerne vertrete, weil oft werden andere Aspekte genannt, nicht vollkommen andere, aber das Commoning, wo es um Community und die Regeln geht, wird getrennt aufgeführt. Aber hier, was sind Commons? Ja, drei Aspekte sind wichtig. Einmal gibt es immer irgendwelche Ressourcen. Ressourcen können natürliche Ressourcen sein oder gemachte Ressourcen, Wissen und so weiter und so fort. Alles fließt dort ein. Dann das Commoning, also die Community, die sich selbst bestimmt Regeln gibt. Und es kommt was heraus. Und das, was herauskommt, nenne ich jetzt allgemein Produkte. Das kann etwas Neues sein oder auch das Erhalten von etwas Vorhandenem. Ich verwende gerne vier Kriterien, um Commons als sozialen Prozess zu kennzeichnen. Diese Kriterien, die sind jetzt so als Oppositionen formuliert, also beitragen statt tauschen oder Besitz statt Eigentum, Selbstentfaltung statt Selbstverwertung oder Selbstorganisation statt Fremdbestimmung. Aber tatsächlich, in der Realität sind es eher Pole auf einer Skala. Und wenn wir uns reale Projekte angucken, die immer widersprüchlich sind, dann finden wir Aspekte davon mehr oder weniger verwirklicht, was aber mit den Bedingungen zu tun haben, unter denen sich Commons heute entfalten. Ich würde jetzt gerne nicht auf diese vier Punkte eingehen, ihr kennt sie zur Genüge, sondern eher weitergehen Richtung Geld. Was ist Geld? Ich habe mal geguckt, habe einfach mal gegoogelt, was ist Geld? Und es gibt ganz viele Artikel, da steht drüber, was ist Geld? Und niemand beantwortet so richtig die Frage, was eigentlich Geld ist, sondern immer nur, wie es wirkt, wie es historisch entstanden ist, wozu man es brauchen kann und so. Es gibt ganz wenig richtig gute Definitionen. Es werden auch immer nur Aspekte genannt, sowas wie Geld ist ein Tauschmittel, Geld ist das, was gilt, ist fast mein Favorit. Ja, also die ersten zielen auf Tauschbarkeit oder gesellschaftliche Anerkennung ab. Attacke ist auch immer vorne dabei, wenn es echt problematisch wird. Das Geld ist eine geniale Erfindung der Menschheit, um Waren und Leistungen zu tauschen. Das Problem ist nicht das Geld, sondern genau der Zins. Ja, man glaubt es kaum, aber auf der Attac-Webseite steht sowas. Geld entsteht dadurch, dass Kredit gewährt wird und in Anspruch genommen wird. Egon Kreutzer ist vielleicht bekannt. Geld ist der Anspruch auf menschliche Arbeit. Das ist schon ein bisschen analytischere Aussage. Geld ist Mittel und nicht Zweck der Wirtschaft. Geld ist Mittel und nicht Zweck der Wirtschaft. Von der Initiative Banken in die Schranken. Da ist so ein bisschen, eigentlich müsste es heißen, Geld soll Mittel und nicht Zweck der Wirtschaft sein. Tatsächlich ist es natürlich umgedreht, wenn wir das sehen. Im Kapitalismus entsteht alles Geld durch Schuldenmachen. Der politische Kabarettist Volker Pispers, auch etwas schlichtes. Geld vereinfacht das Lesen, das Leben. Das Lesen. Also mein Lesen nicht. Es kommt aus dem Buch Max macht Mäuse. Das ist interessant. Es ist nämlich ein Kinderbuch zur Einführung in Geld. Und das letzte kennt ihr alle: Geld regiert die Welt. Ich habe mal geguckt, woher das kommt. Das stammt auch von 1616. Dort ist das. Ah, das ist ja kurz 1622. Ich wollte noch sagen, das ist vor der Erfindung. Da kippte irgendwas um und da hat gleich einer erkannt, jetzt, ab jetzt regiert Geld die Welt. So, ja, jetzt wollen wir auch so ein bisschen die Frage stellen, was ist das Geld eigentlich oder was hat es damit auf sich? So ein häufiger so eine häufige Annahme, was auch schon rauskam, ist ja, naja, Geld ist erstmal was Neutrales, Geld ist irgendwie ein pfiffiges Tauschmittel, es kommt drauf an, wie man es einsetzt, oder es ja, kommt drauf an, dass es richtig konstruiert ist. Also das sind so ja, Phrasen, die ziemlich häufig fallen, so in Komplementärwährungskreisen oder wie auch immer. Es kommt irgendwie drauf an, dass man das richtig einsetzt und wie man das macht. Auch in, ich sag mal, ja, in traditionsmarxistischen Kreisen wird ja sowas auch durchaus gebracht. Und ja, jetzt ist die Frage, ja, ist das wirklich so? Ist Geld was ganz Neutrales und was Überhistorisches, was es schon immer eigentlich gibt, in unterschiedlichen Formen? Oder wie ist das eigentlich? Unsere Auffassung ist da, nein, Geld ist nicht irgendwie so ein neutrales Ding, sondern ist schon Ausdruck eigentlich eines ganz bestimmten gesellschaftlichen Verhältnisses. Und im Kapitalismus ist Geld was ganz Zentrales und auf dieses gesellschaftliche Verhältnis, die Warenproduktion, der Kapitalismus, auf das wollen wir jetzt nochmal eingehen. Ja, und jetzt sozusagen in a nutshell, Kapitalismus, Warenproduktion und auch Geld kurz darstellen. Ihr seht hier die erste Überschrift, getrennte Privatproduktion. Wird euch wahrscheinlich auch jetzt nicht neu sein. Kapitalismus findet Produktion in getrennter Privatproduktion statt. Das heißt, es gibt unterschiedliche Akteure. Wir haben hier mal so Spielfiguren aufgestellt. Da ja, wird zum Beispiel Ökotourismus produziert oder auch Bomben oder Laptops, auch Kinderwagen, aber das findet erstmal in getrennter Privatproduktion statt. Das heißt, es gibt da nicht irgendwie einen Austausch, ja, was wollen wir wie herstellen, was brauchen wir, was produzieren wir, sondern das sind erstmal getrennte Akteure, die privat produzieren. So, jetzt ist die Frage, wenn das eine Privatproduktion ist, wie funktioniert das eigentlich, dass es trotzdem zu so einem gesellschaftlichen Verhältnis kommt? Oder wie geschieht diese gesellschaftliche Vermittlung? Mit anderen Worten, wie kommt, ja, kommen die Produkte zu den Akteuren, die es brauchen? Wie funktioniert das überhaupt, wenn es erstmal getrennt privat produziert wird? Und dann auch die Frage, ja, wie stehen denn eigentlich diese Akteure, diese Privatproduzenten zueinander und wie stehen diese unterschiedlichen Produkte zueinander. Und da ist ja, kann man erstmal feststellen, dass diese unterschiedlichen Produkte, die von der Qualität, vom Inhalt her, von der Gegenständlichkeit her sehr unterschiedlich sind, trotzdem irgendwie austauschbar sind. Das heißt, sie werden getauscht. Das ist das, was wir real ja auch sehen im Kapitalismus. Aber was macht diese Tauschbarkeit wirklich aus? Ja, jetzt kommt auch ein zentraler Begriff, nämlich der Begriff der Ware ins Spiel. Die Ware ist nämlich das, was Marx Elementarform des Kapitalismus genannt hat. Also das ist die Elementarform, die Mikroform, aus der sich eigentlich alles ableitet, sozusagen. Das ist genau der erste Satz auch im Kapital. Jetzt ist die Frage, ja, was ist das genau, diese Ware? Ich kann erstmal sagen, ja, Waren sind getrennt privat produzierte Produkte, die dann getauscht werden müssen in diesem Vermittlungsverhältnis. Getauscht werden sie über den Markt. Marx beschreibt dann auch den sogenannten Doppelcharakter der Ware. Das heißt jetzt hier die Doppelware. Sie muss einmal irgendeine Brauchbarkeit haben, also irgendein, Marx sagt, Gebrauchswert, es muss irgendwie jemand das brauchen, auf der anderen Seite muss sie tauschbar sein. Und jetzt sehen wir auf diesem Bild diese unterschiedlichen Akteure, die Waren produzieren, müssen jetzt diese Waren zum Markte tragen. Und da findet dann ein Tauschverhältnis statt, und zwar ein Äquivalententausch. Genau, Äquivalententausch, was heißt das genau? Diese Waren, die ja, wie wir gesehen haben, qualitativ eigentlich komplett unterschiedlich sind, also eine Bombe und ein Kinderwagen oder die lassen sich trotzdem gegeneinander irgendwie tauschen. Jetzt die Frage, was steckt da eigentlich drin? Was ist diesen doch ganz unterschiedlichen Dingen gemeinsam oder wie kann man die überhaupt ins Verhältnis setzen? Genau, und da gehen wir mal eine weiter, kommt der Wert ins Spiel. Also, wenn man sich fragt, so, wie ist es überhaupt möglich, so unterschiedliche Dinge gegeneinander zu verrechnen, zu tauschen. Und da ist zentral, dass diese unterschiedlichen Dinge dann den gleichen Wert haben. Das heißt, sie sind Äquivalente und sind deshalb austauschbar. Jetzt ist die Frage, was ist da äquivalent? Was ist genau dieser Wert eigentlich, der sich da als gesellschaftliches Verhältnis darstellt? Also in diesem Bild sind ja jetzt die Waren nicht mehr so konkrete Symbole, sondern die sind jetzt nur noch farblich unterschieden. Das soll andeuten, die sind zwar noch unterschiedlich, aber irgendwie sind sie auch gleich. Die sind beides gleichzeitig, nicht? Also die sind eigentlich nicht miteinander vergleichbar, aber doch miteinander vergleichbar. Und dieses Gleichzeitige, dass sie nicht miteinander so direkt vergleichbar sind, aber doch vergleichbar werden, das liegt an diesem doppelten Charakter. Nämlich einerseits sind sie nützlich, brauchbar, und auf der anderen Seite sind sie, aber müssen sie die Eigenschaft der Tauschbarkeit haben. Und jetzt ist die Frage, wodurch werden sie tauschbar? Das ist der Wert. Was ist der Wert? Das ist jetzt diese Folie. Die soll also jetzt diese bunten Knödelchens, das sind jetzt die unterschiedlichen Waren. Und die werden jetzt alle zueinander ins Verhältnis gesetzt. Was wird da ins Verhältnis gesetzt? Grob gesagt, man kann es reduzieren auf einen Punkt, aber ein bisschen differenzierter gehen drei Aspekte ein, nämlich einmal die Arbeitszeit, dann die Qualifikation der verausgabten Arbeit, das ist nämlich ein Unterschied, ob einfache Arbeit oder komplizierte Arbeit in so einer Warenproduktion verausgabt wird, und die Produktivität, also welche Maschinen zum Beispiel eingesetzt werden. Die beeinflussen den Wert der Ware. Die beeinflussen letztlich die Arbeitszeit, die in dieser Ware drinsteckt, aber drinsteckt jetzt nicht in so einem sinnlich-gegenstandlichen Sinne, sondern nur in Form dieses Verhältnisses, des Vergleichs der Aufwände von dem einen Produkt mit dem anderen. Und dieser Vergleich, den kann man auch gar nicht konkret anstellen. Also man könnte jetzt nicht den Ökotourismus nehmen und die Bombe nehmen und sagen, wie viel Aufwand steckt denn da drin? Sondern der Aufwand, der miteinander verglichen wird, stellt sich im Moment des Miteinandervergleichens beim Tauschen her als gesellschaftlicher Durchschnitt. Das ist also nicht vorher überlegt, jo, das Verhältnis wird wohl so oder so sein, sondern das ist ein implizites Verhältnis, was aus den Handlungen der Menschen resultiert. Das ist ziemlich schwer vorstellbar. Wer sagte das? Die Menschen wissen nichts davon, aber sie handeln trotzdem danach. Warum? Weil von den Akteuren, die ja in Positionen sind, wo sich niemand über den Tisch ziehen lassen will, alle darauf gucken, möglichst ihren Schnitt zu machen jeweils. Und wenn das alle tun, dann bildet sich ein Mittel raus. Dann wird im Mittel niemand über den Tisch gezogen, sondern im Mittel bildet sich ein gleicher Wert, deswegen äquivalenten Tausch. Es werden gleiche Aufwände, die letztlich dahinter stehen, getauscht. Im Mittel heißt, im Einzelnen kann es abweichen, also das heißt, im einzelnen Tausch kann man auch mal über den Tisch gezogen werden, aber im gesellschaftlichen Durchschnitt bildet sich so ein Netzwerk von Verhältnissen aus. Aber das reicht noch nicht aus. Dies bildet sich sozusagen hinter unserem Rücken. Aber wie geht das jetzt weiter? Historisch ist nun das Problem, dass trotzdem wir mit Verhältnissen nicht umgehen können, sondern wir brauchen einen eindeutigen, möglichst quantitativ ausdrückbaren Maßstab. Das heißt, ein Verhältnis, ein gesellschaftliches Verhältnis muss jetzt reduziert werden auf eine Zahl letztlich. Wie funktioniert das? Indem eine Ware als spezielle Ware ausgegliedert wird aus diesem Verhältniszusammenhang. Diese Spezialware wird zur Geldware. Und der Trick kommt jetzt. wie aus einem, jetzt wird aus einem Verhältnis, beim nächsten Schritt wird aus einem Verhältnis ein eindeutiger Bezug. Jetzt beziehen sich alle Waren nicht mehr aufeinander, direkt sozusagen durch ihre Aufwände, was ja auch nur implizit durch das Handeln der Menschen passiert, hinter dem Rücken, sondern sie beziehen sich jetzt alle auf die gleiche Ware, nämlich auf die Geldware. Und damit gibt es jetzt einen eindeutigen Maßstab für alle, der für alle gleich ist. Und diesen, weil er für alle gleich ist, kann jetzt quantifiziert werden, kann mit Zahlen ausgedrückt werden. Real war das so, dass es tatsächlich eine wirkliche Geldware war. Das heißt, auch diese Geldware war in ihrem Wert durch Aufwand bestimmt. Also es kostete auch für das Gold historisch oder Silber, was aus dem Bergwerk geholt wurde, Aufwand. Und der wurde sozusagen mit den Aufwänden der anderen Aufwände der Waren verglichen. Das heißt, nur deswegen, weil da auch Aufwände dahinter stehen, konnte diese eine Ware ausgegliedert werden. Und wir wissen ja auch historisch, gab es unterschiedliche Waren, die quasi ausgegliedert wurden, aber letztlich hat sich die Goldware als praktisch herausgestellt, weil sie verschiedene Eigenschaften hat, die nützlich sind, sowas wie teilbar, quantifizierbar, messbar und so weiter. Klein, transportabel, so. Aber entscheidend ist letztlich nicht die physische Eigenschaft der Geld- Goldware, sondern eigentlich nur die des Zeichens. Das heißt, wenn erstmal die Ware gesellschaftlich gültig ist, deswegen stimmt dieser erste Satz, Geld ist das, was gilt, und gilt ist also ein gesellschaftliches Verhältnis, es wird als geltend anerkannt. Wenn das erstmal der Fall ist, dann kann man diese Ware auch von ihrer Substanz, diese Spezialware von ihrer Substanz entkoppeln. Und das hat historisch auch tatsächlich stattgefunden. Eine Zeit lang war es so, dass hinter dem Geld, meinetwegen auch Notengeld, immer noch Goldgeld stehen musste oder Goldbarren im Tresor liegen mussten. Das war die Goldbindung des Geldes. Die, wie ihr euch aber vorstellen könnt, bildete eine Schranke für die Warenzirkulation, was sich jetzt alle damit verglichen haben. Und es musste immer in etwa so viel Gold im Hintergrund da sein, wie Geld zirkulierte, also Papiergeld zum Beispiel oder Zeichengeld. Und das begrenzt natürlich die Zirkulation und damit die Produktion und die Expansion des Kapitalismus. Und ich greife vor, Kapitalismus hat die Tendenz, unendlich zu expandieren, und das steht ihnen dann im Weg. Und konsequenterweise wurde dann, ich glaube 1973, die Goldbindung der Geldware aufgehoben. Trotzdem ist wichtig im Hintergrund zu haben, Geld ist historisch eine Ware und sie ist auch, da kommen wir vielleicht später in der Diskussion noch, nach wie vor eine Ware. Sie ist also nicht irgendwie eine soziale Konvention von Menschen, sondern sie ist real aus diesem ökonomischen Prozess hervorgegangen und hat eben durch diese Einigung auf diese Ware als Geldware einen besonderen Charakter bekommen. Aber erst dadurch. Ja, genau, jetzt haben wir ja so ein bisschen versucht zu rekonstruieren, wie sieht dieses gesellschaftliche Verhältnis aus und welchen Stellenwert hat dann da das Geld oder was ist dieses, diese verschiedenen Ableitungen. Also wir hatten ja zuerst erstmal getrennte Privatproduktion und dann die Waren, die ins Verhältnis gesetzt werden und dann ein bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis bilden, den Wert. Und da wurde jetzt ein bisschen deutlich, dass Geld nicht einfach etwas ist, was immer schon da war und immer da sein wird, sondern eben in der Form spezifisch für den Kapitalismus ist. Also man könnte auch sagen, Geld ist Ausdruck von Warenproduktion. Warenproduktion ist Ausdruck von Trennung eben von dieser getrennten Privatproduktion. So, hier sehen wir jetzt nochmal diese verschiedenen Kategorien und wir sehen unten die Ware, den Tausch, den Wert, das hatten wir ja gerade schon erklärt, das Geld. So im Kapitalismus ist so, da wird Geld zu Kapital, also es geht im Kapitalismus ja nicht darum, in erster Linie brauchbare Produkte herzustellen, die wir unseren Bedürfnissen anpassen, sondern es geht darum, aus Geld mehr Geld zu machen. Und in diesem Prozess ist Geld Kapital. Das heißt, ich investiere Geld und will nach der Investition, nach der Warenproduktion und dem Verkauf mehr Geld rausbekommen. Das ist der Prozess der Verwertung. Und die Verwertung von Kapital. Aus Geld mehr Geld machen, auf die einfache Formel gebracht. Und genau, da spielt der Mehrwert dann eine Rolle. Das heißt, ich investiere in Arbeitskraft, ich kaufe Arbeitskraft ein, produziere Waren, verkaufe die für mehr Geld, als ich den ArbeiterInnen gezahlt habe. Und das ist dann der Mehrwert oder dann eben in der Kategorie des Profit dann gefasst. Wir hatten das Geld ist auch eine Ware, auch etwas, was ich handeln kann und hat dann auch einen Preis. Kapitalismus, das ist dann sozusagen der Zins, der letztlich daraus entsteht, ich leihe Geld, das wird investiert und ich habe dann auch Anspruch auf einen Teil des Profits. Das ist letztlich der Zins sozusagen. So, und das ist eben etwas, was zusammengehört. Also all diese Kategorien bauen aufeinander auf, es sind Momente eines gesellschaftlichen Verhältnisses der kapitalistischen Warenproduktion. Ja, da kann man noch ziemlich viel dazu packen. Wir haben jetzt hier, klar, Konkurrenz ist ein Aspekt, also die Unterschied gibt PrivatproduzentInnen und auch ArbeitskraftverkäuferInnen stehen in Konkurrenz immer zueinander, müssen sich auf dem Markt behaupten, klar, das kennt ihr, verdrängen sich vom Markt und auch der Wachstumszwang ist darin angelegt, also in diesem Verhältnis. Es geht immer darum, zu verwerten und im Prozess der Verwertung sich immer auch gegen andere durchzusetzen. Und mit steigender Produktivität, die wichtig ist in der Konkurrenz, steigt dann auch immer mehr die Expansion. Also Kapitalismus muss immer expandieren, damit er eigentlich nicht zusammenbricht, dass nicht kollabiert. Dazu ist diese Expansion ganz wichtig. Kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen noch, könnte man noch viel sagen, aber genau, das ist jedenfalls alle diese Begriffe sind Momente dieses Verhältnisses, bauen aufeinander auf. So, wenn wir jetzt von Geldlogik sprechen, dann ist das ein Wort, was man synonym setzen kann mit Wertlogik, Tauschlogik, Warenlogik oder Kapitallogik oder Verwertungslogik, Profitlogik oder auch Zinslogik. Das heißt, es geht jetzt nicht um nur das Geld als das Problem. Es wird so ein bisschen manchmal verkürzt, das kommt vielleicht auch manchmal bei mir verkürzt rüber, wenn ich dann sage, ja, ich würde das Geld gerne loswerden oder so. Sondern es geht darum zu verstehen, dass Geld kein isoliertes Tool ist, was wir aus unserer Toolbox einfach mal rausholen und sagen, jo, damit kann man cool besser tauschen und deswegen können wir es natürlich was anderes einfach ersetzen oder einfach nur richtig designen. Es ist dann auch konsequenterweise, wenn man das sagt, das ist alles ein zusammenhängendes Verhältnis, dann ist es auch nicht möglich, aus diesem gesamten Verhältnis sich eines herauszupicken und zu sagen, dort stimmt das Design nicht, wir redesignen einen Aspekt davon. Beispiel Zinskritik. Ja, wir führen einfach einen Negativzins ein, das Geld wird immer weniger wert und dann lösen sich etliche Probleme. Oder Profit, spricht jetzt eher so traditionelle Arbeiterbewegung ein, Profit ist irgendwie eine Sache, der gemacht werden muss, aber das Problem ist letztlich, dass ihn sich die Privateigentümer der Produktionsmittel aneignen und dann davon den Arbeitenden nur wenig abgeben. Also es geht um eine Umverteilung. Oder Verwertung. Nicht? Da geht es um zum Beispiel so Aspekte wie Arbeitszeitverkürzung. Warum? Wenn der Wert der wahren Arbeitskraft steigt durch eine kürzere Arbeitszeit, wird sie teurer, dann kommt auch die Verwertung aus Sicht des Kapitals ins Stocken. Dann ist es ein Problem und so kann man die Verwertung regulieren, eindämmen zum Beispiel, die Ausbeutung zum Beispiel begrenzen. Oder Kapital. Kapital ist kein Problem, die Frage ist nur, wer setzt es ein und wenn wir die Guten es einsetzen, warum soll das dann nicht gute Zwecke ergeben? Beispiel Regionalwert AG. Gibt es tatsächlich, die Idee ist, wir setzen Kapital für sinnvolle Zwecke ein und Ziele. Oder Geld. das Geld ist schlecht designt, wir machen jetzt Regiogeld. Regiogeld ist unser Geld, über das verfügen wir. So eine Vorstellung, wir behandeln Geld als Commons oder Wert. Was macht eigentlich den Wert aus? Ja, wir wollen bestimmte Faktoren, wir sehen ja ein, dass der Kapitalismus irgendwie doof ist, weil er immer nur auf dieses Abstraktum, dieses eindimensionalen Wertmaßstabs guckt. Wir wollen andere Wertkriterien einbeziehen, das ist dann die Gemeinwohlökonomie. Die wollen dann ethische Kriterien und noch andere Kriterien und ich weiß nicht was, da gibt es so eine ganze Bilanz, die man machen kann, einbeziehen. Oder tauschen. Wir tauschen anders. Wir machen das jetzt nicht mehr über Geld, sondern direkt, aber im Prinzip behalten wir das Tausch imperativ, das Paradigma bei und wenn, dann können wir vielleicht miteinander sozialer umgehen oder so. Das greift, wenn man das Verständnis davon hat, dass das nicht isolierbar sind und sich an dem Gesamtzusammenhang durch so eine Einzelmaßnahme nichts ändert, also es ändert sich schon was, aber nicht der Gesamtzusammenhang. Wenn man das so sieht, oder links steht auch noch Kooperation, die lasse ich jetzt mal weg, wenn man das so sieht, da fehlt was. Was fehlt da? Da fehlt die Ware. Ja. Warum steht da jetzt Commons? Warum da sozusagen? Also eigentlich könnte man noch ein Kästchen drunter setzen, wer hat schon gesagt, getrennte Privatproduktion steht jetzt daneben, ja, also es ist eine andere Elementarform der gesellschaftlichen Produktion. Dennis hat es erwähnt. Kapitalismus hat die Ware als Elementarform. In Elementarform heißt, da geht es nicht um Dinge, sondern es geht um soziale Formen, wie wir unsere Lebensbedingungen herstellen. Und Commons ist nichts anderes. Das ist eine soziale Form, wie wir unsere Lebensbedingungen herstellen können. Ganz allgemein. Und deswegen, weil das so ist, haben die Commons die Potenz, sich quasi an die Stelle der Ware zu setzen, also auch Güter herzustellen und zu bewahren, wie das die Ware auch machen kann, aber auf eine andere soziale Form, andere soziale Art und Weise. Genau, damit fallen dann aber eben sozusagen alle anderen Momente dieses gesamten Verhältnisses weg oder werden nicht nur substituiert, aber die Vermittlung beispielsweise über Geld wird dann obsolet, sozusagen. Genau, und Commons brauchen kein Geld. Da könnte ich sagen, Geld ist eben notwendig, wenn es überhaupt diese Getrenntheit gibt und wenn es eine nachträgliche Vermittlung gibt, einen Markt gibt, aber wenn wir das nicht haben, wenn wir sagen, ja, wir machen Commons, wir stellen gemeinsam die Dinge her, die wir brauchen, und finden dafür eine Vermittlung, dann wird der Tausch und das Geld obsolet. Also wir hatten vorher Erinnerung, diese beiden Aspekte der Ware. Das eine war die Nützlichkeit, da hängt ja auch die Sinnlichkeit und die Konkretheit und das, wie die Ware beschaffen ist. Und die spielt eine Rolle in der Produktion, da muss auch darauf geguckt werden. Nicht, also VW hat auch drauf geguckt und hat da eben mal manipuliert. So, nicht mit den Abgasgeschichten, das ist auch in der Produktion spielt, also die Sinnlichkeit des Produkts eine Rolle. Und bei der Nutzung, da spielt es eine Rolle. Aber genau diese sinnliche Beschaffenheit der Ware spielt keine Rolle beim Austausch. Oder nur eine sekundäre Rolle. Der eigentliche Austausch findet über den abgespaltenen sozialen Aspekt des Verhältnisses der Aufwände statt, nämlich den Wert oder das Geld. Und diese Getrenntheit erzeugt gesellschaftlich auch andere gesellschaftliche Trennungen oder Spaltungen, weil darin unterschiedliche Logiken stecken. Also auch die Sphärenspaltung, gesellschaftlich tendenziell weiblich konnotierte Sphäre der Reproduktion, abgetrennt von der Produktion, tendenziell männlich konnotiert, ist ein Ausdruck dieses Doppelcharakters der Ware. Das heißt, die Ware selber trägt in sich gesellschaftliche Spaltungen, denen wir uns dann ausgesetzt sind und die wir nicht durch einen bloßen Willensakt ändern könnten. Wir können zwar Modifizierungen anbringen, aber wir können zum Beispiel diese grundsätzliche Spaltung, getauscht wird über den Wert und genutzt und produziert wird über die Sinnlichkeit, über den Gebrauchswert, dieses können wir nicht abschaffen. Und diese Spaltung reproduziert sich auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und bei den Commons ist es sozusagen von ihrer sozialen Grundstruktur her so, dass es dass die Vermittlung und die Nützlichkeit nicht getrennt sind, sondern Commoning ist sozusagen der gleiche Prozess. In dem gleichen Prozess findet die Herstellung und Bewahrung und die Vermittlung statt. Warum? Weil es immer darum geht, was brauchen wir wofür, bevor wir überhaupt einen Handschlag tun. Also vor der Produktion, bevor was getan wird, ex ante, findet eine Vermittlung über die Bedürfnisse statt. Angesichts der Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, des Wissens und so weiter und so fort, was alles eingeht. Deswegen, Silke sagt immer, in jedes Commons ist ein Knowledge Commons. Jedes Commons ist ein Commons, was mit natürlichen Ressourcen zu tun hat und so weiter und so fort. Genau das drückt sich darin aus. Und beim Kapitalismus kann das aber getrennt werden, weil Kapitalismus ist eine Ex-Post-Produktion. Erst im Nachhinein entscheidet sich, ob das, was produziert wurde, auch überhaupt wirklich gebraucht wird. Nämlich dann, wenn es erfolgreich verkauft werden kann. Was unglaublich viele Probleme mit sich bringt. Ihr kennt das, Müllhalten und so weiter. Genau, was da deutlich wird, ist, dass es im Kapitalismus eigentümlicherweise zwei Reichtumsformen gibt. Also eine abstrakte Reichtumsform über ja, der Wert des Geld. Das hat nichts mit der konkreten Sinnlichkeit und Gegenständlichkeit zu tun. Und auf der anderen Seite eben ja, die Produkte, die gebraucht werden. Aber dass es die zwei Formen gibt im Kapitalismus, das gilt für den Kapitalismus nur. Und die Commons-Logik und Commons zielen eben auf den Aspekt der Bedürfnisse, des Brauchens, der Nutzbarkeit. Auch ein häufiges Argument ist ja Geld wird ja gebraucht, sobald es größere Zusammenhänge sind. Also Commons funktioniert ja wunderbar, so im Kleinen, da kann man sich absprechen und was man wie produziert. Aber sobald es größere Zusammenhänge gibt und sobald auch die Arbeitsteilung diversifizierter wird, braucht man eigentlich irgendwas, was das vermittelt. Das ist so häufig ja auch ein Argument. Klar, Geld ohne Geld geht im Kleinen, aber gesellschaftlicher Zusammenhang lässt sich so nicht denken. Und immer, wenn es dann darum geht, ja, wir müssen das Geld abschaffen, so, oder wir müssen eine Gesellschaft ohne Geld schaffen, dann so die Vorstellung, ah, das geht zurück, so in Eigenproduktion und wenig Arbeitsteilung. Das ist häufig so ein Argument. Aber ja, dem würden wir entgegenhalten, nee, das ist nicht so. Es gibt auch Vermittlungsformen, die eben nicht in so einer Abstraktion wie über den Wert oder das Geld ablaufen, sondern wo es eben um die Produkte geht und um die Bedürfnisse und ein Matching dieser Produktion und der Konsumtion. Da sind so zwei Begriffe, oder drei Begriffe, ja, in unseren Zusammenhängen immer wieder genannt worden. Stigmagie ist eine polyzentrische Selbstorganisation, ist so ein anderer. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal drauf eingehen oder besser später nochmal. Ist ein großes eigenes Thema, aber es ist genau die Knackfrage, die auch nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Liegt nicht auf der Hand, vor allem, weil wir auch keine Erfahrung im gesellschaftlichen Maßstab damit haben, sondern wir müssen immer sozusagen so ein bisschen die Fantasie entwickeln von dem, was wir schon haben und erleben. Wie kann man gucken, was davon verallgemeinerbar ist. Ja. Ist auch nicht so richtig das Hauptthema des Vortrags, weil es geht ja um Geld, deswegen haben wir das nicht drin, würde zu lang werden. Jetzt steht da eigentlich, also eigentlich brauchen Commons kein Geld. Eigentlich sozusagen in ihrer ureigenen Idealität. Aber wir haben es mit der Realität zu tun, wo sie nicht unter idealen, das heißt unter Commons gesellschaftlichen Bedingungen existieren, sondern unter kapitalistischen Bedingungen und damit immer eine Nischenexistenz haben, gegen den Mainstream. Deswegen dort der Satz: Heute müssen Commons-Projekte in einem strukturell feindlichen Umfeld, das von der Geldlogik bestimmt ist, überleben. Wir müssen mit dem umgehen, was der Logik der Commons eigentlich widerspricht. Und dies gelingt nur, jetzt kommt eine Aussage, die den nächsten Teil so ein bisschen einleitet, wenn wir die Differenz von Geldlogik und Commons-Logik bewusst aufrechterhalten. Und wie, also bewusst aufrechterhalten heißt, uns klar machen, dass sie besteht. Das haben wir bis gerade jetzt versucht. Und dann aber in den konkreten Projekten gucken, wenn wir uns jetzt dessen bewusst sind, uns darüber klar sind, aber trotzdem mit Geld umgehen, wie machen wir das dann möglichst so, dass Commons nicht quasi verschwindet im Meer der kapitalistischen Warenproduktion. Jetzt kommen so ein paar Schaubilder, die so ein bisschen so ein paar prinzipielle Verhältnisse zeigen sollen. Beispielhaft, schematisch. Und wir wollen das dann möglichst dann später durch eine Diskussion, was erleben wir so, was kennen wir so, konkretisieren. Das ist jetzt erstmal schematisch. Erstes Schema-Beispiel ist das peer-produzierende Unternehmen. Das gibt es tatsächlich, also Unternehmen, die in ihren internen Verhältnissen quasi Commoning-ähnliche Voraussetzungen schaffen. Und die Arbeitenden nach Peer- und Commons-Prinzipien sich selbst organisieren lassen. Habe ich auch ein schönes Beispiel untersucht, diese Naxon AG, habe ich einen Artikel drüber geschrieben, ist leider noch nicht erschienen. Das ist sehr interessant, weil man dort wirklich sehr viele Ähnlichkeiten und Prinzipien wiederfinden kann. Auch Tools werden da eingesetzt, die wir alle kennen. Bestimmte Grundsätze sind im Intern vorhanden, aber sie sind sozusagen eingerahmt in das Unternehmen. Was die Beziehung nach außen angeht, ist ganz klar, das ist ein Verhältnis von Kaufen und Verkaufen. Ja, von Einnahmen und von Verkauf auf dem Markt. Das ist erstmal etwas, was wir auch sehen müssen. Das heißt, oder ich finde es sehr wichtig, diesen Aspekt zu sehen, weil nämlich das Kapital oder die einzelnen Unternehmerinnen und Unternehmer sind sich auch, wenn sie clever genug sind, darüber sehr bewusst, was sie an solchen Commoning-Prozessen auch haben können. Darin steckt ja auch eine produktive Qualität und Kreativität, Innovation und so weiter und so fort. Die kommt dann zum Tragen, wenn man die Menschen entlässt aus Befehl- und Gehorsamstrukturen. Wenn sie sich selbst organisieren können, aber immer nur in einem gewissen Rahmen. Und da tauchen dann die Widersprüche natürlich auf. Neue Management-Theorien sind da sehr interessant, wenn man sich die mal anguckt, wie häufig da eben auch von Selbstorganisationen, wo bestimmte Sachen eingesetzt werden, die so einer Peer-Produktion sehr nahe kommen oder Peer-Produktion letztlich sind. Jetzt sozusagen so ein Gegenstück, das Peer-produzierende Commons. Wir haben also eine Community, die produziert nach Peer-Prinzipien, also auf Augenhöhe, und die Produkte werden genutzt fürs Leben, aber auch für alle diejenigen, die sich auf dem Markt bewegen. Das sind ja auch dann freie Produkte, kommt immer darauf an, wie und was und so. Also da gibt es auch noch ein paar Grenzen. Wir nehmen mal die Idealität eines Commons, was einfach die Produkte entlässt, die kann sich jeder dann nehmen. Und wie finanziert sich das Ganze, weil wir haben es ja mit Geld zu tun. Naja, Geld kommt aus anderen Quellen, aus Lohnarbeit, aus Unternehmertätigkeit, Unternehmerin-Tätigkeit. Und dieses Verhältnis bedeutet, dass auch Zeit dafür aufgewendet werden muss. Und das ist ja eines der Probleme, mit denen wir uns rumschlagen, dass viele von uns eben Tätigkeiten machen müssen für Geld, die einfach Zeit raubt und Zeit davon wegnimmt, in Commons-Zusammenhängen tätig zu sein. Peer-Produktion selber braucht dann zum Beispiel auch Spenden, also auch ja einen gewissen Geldbedarf. Also das ist jetzt ein Schema für so Verhältnisse von eher idealen Commons unter Marktbedingungen im Kapitalismus. Genau, das könnte jetzt so ein Open-Hardware-Projekt sein. Also gibt es eine Community, die macht was, entwickelt was, produziert was, Produkte gehen raus an die Community, an auch nach draußen, und die Leute, die in dieser Community sind, die was machen, die bringen Geld mit, weil sie noch nebenbei Lohn arbeiten, beispielsweise. Crowdfunding könnte an der Stelle von Spenden stehen. So, und jetzt haben wir zwei Mischformen noch mitgebracht. Hier ist sowas, wo ein Unternehmen erkannt hat, oh, das ist cool, eine unabhängige Community zu haben und die auch zu fördern, teilweise auch zu bezahlen, einzelne Mitglieder der Community, um dann auch nach selbstorganisierten Commons-Prinzipien Peer-Produktion zu unterstützen, weil dieses Unternehmen dann die entstehenden Produkte nutzen kann, ein bisschen ummodeln, noch was da hinzufügen und dann verkaufen kann. Also es gibt Unternehmen, die Interesse haben, auch mit Geld Communities zu fördern, weil sie auch davon den Nutzen haben und ihre Waren absetzen können. Vielleicht auch indirekt, also Beispiel ist IBM finanziert Softwareentwicklerinnen in der freien Software Linux und nutzen dann das System als eine Plattform, um ihre Serverprodukte zu verkaufen. Das ist eine so eine Mischform, und die nächste kennen wir vielleicht auch. Das ist, wenn das nicht direkt passiert, also nicht ein Unternehmen quasi an der Community dran steht, sondern auch bei Linux ist es über eine Stiftung tatsächlich. Also Unternehmen, oft auch viele Unternehmen, tun sich zusammen, packen Geld in eine Stiftung rein und die bezahlt zum Beispiel Entwicklerinnen und Entwickler für irgendwelche Produkte. Und die werden dann wiederum von diesen Unternehmen benutzt, um Produkte, die sie spezifisch nochmal haben, zu verkaufen. Der Unterschied ist natürlich bei diesen beiden Mischformen, dass einmal der Einfluss vielleicht direkter ist auf die Entwicklerinnen, wenn ein Unternehmen quasi direkt, vielleicht sogar als Angestellte freistellt, um in der Community frei zu entwickeln, als wenn zum Beispiel noch eine Stiftung dazwischen steht. Also es macht schon auch einen Unterschied, wie genau diese Schnittstellen zwischen beiden Bereichen gestaltet ist. So eine Leitfrage wäre dann die folgende, oder so eine Idee, Leitkriterium. Je deutlicher die Entkopplung von interner Commons-Logik und externer Marktlogik ist, desto größer die Überlebenschancen dieses Projekts als Commons. Überlebenschancen jetzt in zwei Richtungen gedacht. Das eine ist, es braucht einen Zustrom von Geld und Ressourcen in die Commons, damit sie weitermachen können. Wenn der ausbleibt, kann ein Commons auch eingehen, weil es aus eigenen Mitteln und Ressourcen, Sponsoring, Lohnarbeit und so weiter nicht zu stemmen ist. Oder andersrum, in die andere Richtung, es ist nicht so, dass dieses Commons dann aufgeht in der Wareproduktion, sich also zum Beispiel umwandelt in ein Unternehmen und jetzt die Commons nur noch als Waren produziert. Das wäre die andere Richtung, wo die externe Logik sozusagen reinwirkt. Also, naja, so eine Unterfinanzierung und so eine Art Aufgehen, Überfinanzierung oder vollständiges Aufsaugen der Commons. Für beides gibt es prinzipiell keine Hürden, die man einfach nur setzen muss und dann passiert es nicht. Sondern es passiert nur dann, wenn die Menschen es sehr bewusst tun und zum Beispiel bestimmte Grenzen einbauen und sagen, wir machen eine Stiftung dazwischen, damit die Unternehmen nicht direkt jetzt Einfluss haben auf die Menschen, die finanziert werden. Da gibt es ja viele Beispiele, auch wie Commons-Projekte, sage ich mal, die einen hohen Commons-Anteil hatten, eigentlich eher in Unternehmen gekommen sind. Also sowas wie Couchsurfing war sicherlich so ein Beispiel auch, wo was eine Community war und dann ja, kam Investor und es kam irgendwie die Idee auf, wie kann damit Geld gemacht werden letztlich. Und was dann natürlich auch die internen Prozesse beeinflusst, entfremdet. Wenn wir jetzt davon sprechen, ja, Geld kann kein Commons sein oder in Commons-Projekten wird nicht getauscht oder da sollte die Tauschlogik zurückgedrängt werden, dann ist das nichts Normatives. So. Das ist nicht, oder heißt nicht, ja, das ist sozusagen böse und das macht man nicht, so, sondern es ist für uns wichtig, dass wir uns klar darüber werden, Was passiert mit unseren sozialen Prozessen, unseren Commoning-Prozessen, wenn wir dies und jenes machen, wenn wir anfangen da zu tauschen, wenn wir anfangen was zu verkaufen etc. Und welche Dynamik entwickelt sich dann? Dass wir uns darüber bewusst werden und dazu brauchen wir, glaube ich, ein paar Denkmittel, die wir versuchen da jetzt, haben wir versucht zu entwickeln. Dass es eben nicht heißt so, Tauschen ist böse, weil Tauschen ist ja noch Kapitalismus und das dürfen wir dann nicht machen, sondern was passiert in unseren Commons-Projekten, wenn wir das so machen, wenn wir was verrechnen oder so? Wenn wir Geld, wie gehen wir mit dem Geld um? Das ist, glaube ich, nochmal entscheidend. So, und jetzt zum Schluss nochmal, ja, haben wir so drei Probleme mit Geld in Commons-Projekten aufgelistet. Wo ich so gesehen habe, ja, das sind so typische Probleme, wo es immer mal wieder hakt in Projekten der solidarischen Landwirtschaft oder in Open Hardware Projekten oder so. Und das ist erstens mal die Finanzierung. Also wo bekommt ein Projekt die notwendigen finanziellen Mittel her, dass es erstmal läuft? Also das war ja in diesen Bildchen gerade, wurde es ja deutlich, ja, gibt es da Leute, die spenden, die was crowdfunden, gibt es sowas wie in der solidarischen Landwirtschaft diese Beitragsrunden, wo die Mitglieder der Community ja, Beiträge dann vereinbaren, die gezahlt werden, die die natürlich wieder aus dem Markt, also aus Lohnarbeit beziehen. Oder so Fragen, die ja dann auch immer wieder mal gestellt werden, das, was wir in der Community als Commons produzieren, können wir da vielleicht nicht auch was von verkaufen und können das Projekt dadurch finanzieren? Das ist auch immer wieder in der Diskussion. Ein anderer Punkt betrifft die bezahlten Tätigkeiten in Commons-Projekten. Also die Frage, wenn man so ein Projekt hat, eine Community, wer bekommt eigentlich nach welchen Kriterien wann Geld? Ja, also in der solidarischen Landwirtschaft zum Beispiel gibt es ja auch bezahlte Tätigkeiten, also, Anbau, das Anbauteam. Und da ist die Frage, ja, wie gestaltet man das? Macht man das so, ja, kriegen alle das Gleiche oder nach welchen Kriterien macht man das? Bedürfnisorientiert, geht man da in Prozess der Abstimmung? Das ist immer so die Frage und da scheint so diese zwei Momente, einerseits eine abstrakte Gerechtigkeit und andererseits konkrete Fairness, das ist ja auch so ein Prinzip, das immer mal wieder fällt, so wenn es um Commons geht, dass es da eben um eine konkret empfundene Fairness geht und nicht diese abstrakte Gerechtigkeit. Also abstrakte Gerechtigkeit im Sinne von naja, alle bekommen das Gleiche. Ja, egal welche Bedürfnisse da sind. Nein, wir machen das gerecht. So. Genau. Da ist auch die Frage, wie geht man damit um? Dass es eben auch Menschen gibt in Projekten, die Geld brauchen, um ihr Leben zu unterhalten in commonsfeindlichen Verhältnissen. Anderer Punkt ist noch die Beziehung zu anderen Projekten, auch zu anderen Commons-Projekten. Also wie findet Vernetzung statt? Das ist ja auch immer wieder ein Thema. Wie können sich unterschiedliche Commons-Projekte vernetzen? Und zwar vernetzen nicht nur im Sinne von wir treffen uns und reden, sondern wie können Produkte des einen Commons zu Commons werden, die weiterverarbeitet werden von einem anderen Commons-Projekt und so weiter. Also wie kann da eine Vernetzung, eine Vermittlung stattfinden? Und da ist eben auch so die Frage, wie stehen diese verschiedenen Projekte, die unterschiedliche Produkte herstellen, wie stehen die zueinander? Wie werden diese Produkte ausgetauscht? Es steht jetzt hier dieser Begriff, ein solidarischer Tausch, das habe ich mal irgendwo gelesen, ja, mit Projekten, da tauscht man dann solidarisch. Da stelle ich mir die Frage, was soll das sein eigentlich genau? Ist es dann kein Äquivalenztausch? Was heißt dieses solidarisch dann? Ja, aber das ist so eine Frage, wie funktioniert das, diese Vernetzung? Ja, es gibt sicherlich noch weitere Probleme, aber das wäre jetzt so mal so ein Anstoß für eine Diskussion. Und ich glaube, diese verschiedenen Punkte können wir sicherlich ja, gut diskutieren und auch so aus praktischer Erfahrung, wie wird damit umgegangen. Und dann auch die Frage, wie viel Geldlogik, Warenlogik holen wir uns da ins Projekt rein? Was entstehen da für Dynamiken? Und wie kann man ja, sich durch diese Widersprüche irgendwie manövrieren? Genau, damit sind wir dann auch.